Ihre Befunde waren ein weiterer Schlag für die Savannenhypothese. Zusammengenommen deuteten die Messungen an Pollen und pflanzlichen Wachsen darauf hin, dass C3-Gräser vor 12 Millionen Jahren in der Region bereits weit verbreitet waren. Die C4-Graslandschaften traten also seit der Zeit vor 10 Millionen Jahren nicht nur an die Stelle bewaldeter Lebensräume, sondern sie ersetzten auch bereits vorhandene, grasbewachsene Ökosysteme. Außerdem fanden beide Prozesse statt, bevor wir an den homininen Fossilien erste Anzeichen für die Entstehung des aufrechten Ganges beobachten können, sagt Sarah. Und zweitens war die Ausweitung der schließlich entstehenden C4-Graslandschaften kein linearer Prozess, der nur in einer Richtung verlief. Die Meeressedimente zeigen eindeutig, dass es im Laufe der letzten 5 Millionen Jahre feuchtere und trockenere Phasen gab, in denen die Anteile der Graslandschaften entsprechend schwankten. Selbst wenn wir also das Bild, das die Bohrkerne aus dem Meer von dem Kontinent zeichnen, aus größerer Entfernung betrachten, ist also eines klar. Die Evolution der Homininen in Afrika war von einem komplizierten ökologischen Flickenteppich begleitet. Und das vom Auftauchen der ersten Homininen vor rund 7 Millionen Jahren bis zur Entstehung unserer Gattung vor etwa 3 Millionen Jahren, erklärt Sarah. An Land konnte man mit Methoden wie denen von Sarah sowie mit der Analyse stabiler Isotope in den fossilen Zähnen von Pflanzenfressern und Carbonatknollen, die sich im Boden erhalten hatten, in verschiedenen regionalen oder lokalen Umfeldern einen ähnlich vielfältigen Flickenteppich nachweisen. In Afrika führten geografische Verhältnisse und tektonische Verschiebungen, die beispielsweise tiefe Rifttäler entstehen ließen, zu feuchteren Wetterbedingungen, und in bestimmten Tälern und Tiefebenen bildeten sich auch Seen, obwohl der Ostteil des Kontinents insgesamt immer trockener wurde. Deshalb gab es zwischen Graslandschaften und trockenen Ökosystemen stets auch Baumstreifen entlang der Flüsse und Seen, ebenso waren die Gebirge bewaldet. Wegen dieser regionalen klimatischen Schwankungen kam es, je nachdem, welchen Teil Ostafrikas man betrachtet, zu verschiedenen Zeitpunkten zur Entstehung und Vorherrschaft von C4-Ökosystemen. Man kann sich auch auf einzelne Stellen konzentrieren. An der Fundstätte Aser Issie in Äthiopien zeigt die Rekonstruktion früherer Umweltbedingungen mithilfe von Tierfossilien und der Isotopenanalyse von Bodenschichten, in denen Fossilien von Australopithecus afarensis gefunden worden waren, dass diese Homininen es zumindest an manchen Stellen immer noch vorzogen, in bewaldeten Lebensräumen des gleichen Typs zu leben und zu sterben wie Ardi. Säugetierfossilien und Pflanzenreste deuten in Verbindung mit einem rund 3,8 Millionen Jahre alten Homininenschädel aus dem Pliozän, der in Woransomiye in Äthiopien gefunden wurde, ebenfalls auf eine Mischung aus Wald, Feuchtgebieten, Graslandschaften und trockener Strauchsavanne hin. Wie sich außerdem herausgestellt hat, waren einige der wichtigsten Fundstätten für Fossilien und Steinwerkzeuge aus dem Pliozän und Pleistozän, zu der Zeit, als sie von Homininen besiedelt waren, nicht von Graslandschaften umgeben, sondern von tropischem Wald. Und schließlich erinnert uns Sarah: Man muss daran denken, dass mit dem Begriff Savanne ein ganzes Spektrum verschiedener Pflanzentypen gemeint sein kann. In heutigen Savannen gibt es, je nach lokalem Niederschlag und geologischen Verhältnissen, durchaus Bäume und sogar Waldstücke. Und in der Vergangenheit war es mit Sicherheit genauso. Obwohl die Evolution unserer Gattung, also vielleicht eher durch eine offene, trockene Umwelt vorangetrieben wurde, hatten auch die Vielfalt und die fortgesetzte Nutzung tropischer Wälder und Gehölze Einfluss auf sie. Anpassungen an diese Vielfalt kamen den ersten Vertretern der Gattung Homo sicher gut zustatten, als sie im Pleistozän zu neuen Horizonten strebten.